Kapitel 2. Gottes Stimme hören. Bevor wir schauen, was die Bibel über das Prophezeien sagt und wer prophezeien kann, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir lernen, Gottes Stimme zu hören? Ohne die Stimme Gottes zu hören, werden wir nicht fähig sein zu prophezeien, weil wir nur sagen können, was Gott sagt, wenn wir gelernt haben, seine Stimme ganz genau zu hören. Gottes Wunsch zu uns zu sprechen. Es ist immer der Wunsch Gottes gewesen, mit seinen Kindern zu kommunizieren. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir sehen, dass Gott oft gesprochen hat. Er sprach zu Noah, Abraham und Josef in 1. Mose, zu Mose inmitten des brennenden Dornbusches in 2. Mose und zum Volk Israel während ihrer Reise in der Wüste, zu Josua sprach er an der Schwelle zum verheißenen Land. Durch das Alte Testament hindurch sprach Gott ständig zu seinem Volk. In 2. Mose gab Gott sehr klare und detaillierte Anweisungen an Mose, ihm eine Stiftshütte zu bauen, weil er sich sehnte, unter seinem Volk zu wohnen. Gott hat sich immer gewünscht, seinen Kindern nahe zu sein und mit ihnen zu kommunizieren. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, 8. Viele Gleichnisse, welche in der Bibel für die Beziehung zwischen uns und Gott verwendet werden, weisen klar auf eine aktive Kommunikation hin. Er ist unser Bräutigam, unser Vater. Wir sind seine Mitarbeiter, seine Soldaten. Alle diese Gleichnisse kennzeichnen eine klare und konstante Kommunikation. Die große Lüge. Manche Christen glauben, dass Gott nur zu einigen speziell berufenen und gesalbten Menschen spricht. Sie glauben, dass nur diese besonderen Menschen klar von Gott hören können, und der Rest der Christen müsse diese Menschen finden, um ein Wort von Gott oder eine Prophetie zu erhalten. Das ist eine Lüge und nicht biblisch. Die Bibel lehrt uns genau das Gegenteil. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. 1 Petrus 2, 9 und 10. Das wurde an die Gemeinde geschrieben und nicht an irgendwelche besonderen Menschen. Jedes Mitglied der wahren Gemeinde von Jesus Christus, das wiedergeboren ist, ist Teil einer ganz besonderen königlichen Priesterschaft. Die unterschiedlichen Mitglieder und Dienste haben verschiedene Funktionen, aber für Gott ist niemand spezieller als der andere, wir sind alle sein ganz besonderes Volk. Manche Christen glauben, dass sie es nicht wert sind, von Gott zu hören. Sie glauben, dass sie zuerst etwas verdienen oder etwas Besonderes tun müssen. Wir sind würdig gemacht worden, aber nicht, weil wir etwas getan haben oder jemals etwas tun könnten, sondern nur wegen des vollbrachten Werkes von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Die Worte Jesu. Jesus selbst sagt in Johannes 10, 2, dass seine Schafe seine Stimme hören. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn wir die Schafe von Jesus sind und er unser Hirte ist, dann sind wir alle fähig, seine Stimme zu hören. So oft machen wir Christen einen großen Fehler. Wenn die Bibel nicht mit unseren Erfahrungen übereinstimmt, dann versuchen wir es zu erklären oder zu ignorieren. Schlimmer noch, wir versuchen, die Worte der Bibel unserem Leben anzupassen. Das sollten wir nicht tun, stattdessen sollten wir unser Leben dem Wort Gottes anpassen. Jesus sagt ganz klar, dass seine Schafe seine Stimme hören. Er sagt nicht, dass nur seine reifen Schafe, die gute Leiter geworden sind, seine Stimme hören können. Er sagt ganz einfach, dass seine Schafe fähig sind, seine Stimme zu hören. Jeder Christ hat die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Das Wort wurde Fleisch. Die Bibel sagt in Johannes 1, 14, dass Jesus, als er auf die Erde kam, nicht nur die Worte Gottes gesprochen hat, sondern dass er das Wort Gottes war, das Fleisch für uns wurde. Das zeigt klar den Wunsch Gottes, mit uns kommunizieren zu wollen. Er hat nicht nur Jesus gesandt, um zu seinem Volk zu sprechen, er sandte das Wort vom Himmel und ließ es Menschengestalt annehmen, so stark war sein Wunsch, sein Herz den Menschen mitzuteilen. Es ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir lernen zu prophezeien und von Gott zu hören, nicht nur Informationen suchen, sondern dass wir sein Herz fühlen und verstehen. Gott liebt es zu sprechen, aber er will uns nicht nur Informationen geben, er möchte uns sein Herz mitteilen. Echte prophetische Menschen, die in dieser Gabe gereift sind, werden immer das Herz Gottes kommunizieren. Als Gott begann, mich in den 80er Jahren im prophetischen Dienst zu verwenden, verspürte ich klar, dass Gott sagte, dass er mir nie nur eine Prophetie geben werde, um eine tolle Atmosphäre in einer Versammlung zu schaffen oder damit ich gut dastünde. Er werde mir ein prophetisches Wort geben, weil er sein Volk und seine Gemeinde liebt. Er trug mir auf, dass ich immer danach streben müsse, mit der prophetischen Gabe sein Herz zu vermitteln und die Gemeinde zu erbauen. Wie man Gottes Stimme hört. So wie in jeder Beziehung, muss Kommunikation entwickelt werden. Hier ein paar wichtige Prinzipien, die uns helfen werden, die Fähigkeit zu entwickeln, Gottes Stimme besser zu hören. Merke auf, ich sagte die Fähigkeit entwickeln. Gottes Stimme ist nicht ein Können, das wir erlernen, aber eine Fähigkeit, die wir entwickeln müssen. Nachdem wir alle wiedergeboren sind, ist unser Geist nun lebendig und fähig, mit unserem himmlischen Vater zu kommunizieren. Wir kommunizieren durch unseren Geist, und das ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden muss. Oft war unsere Seele so dominant und laut, dass die Ohren unserer Herzen stumpf geworden sind, nichtsdestotrotz wir haben die Fähigkeit. Nun müssen wir lernen, sie zu entwickeln. Wir müssen unserer Beziehung zu Gott mehr nachjagen als allen anderen Dingen und uns Zeit nehmen, eine starke Liebesbeziehung mit ihm zu entwickeln.